Hallo und herzlich willkommen zur Folge 98. Ja, guten Tag. Guten Tag. Des Newsbildcasters Podcast hast du vergessen. Ach so, mit dem Max. Das bin ich und dem Tobi. Das bin ich. Wer das bisher noch nicht rausgefunden hat, ist entweder neu, dann freuen wir uns. Oder irgendwie oder dumm. Dann freuen wir uns trotzdem, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ja. Ja, du siehst so gut aus in diesem an diesen regnerischen Tagen. Ach so, ja. Hast du dir gedacht, wenn du aus deinem halb ertrinkten, aus deinem Keller gerettet werden musst, musst du wenigstens gute Haarfrisur haben? Ja, nee, tatsächlich war es einfach mal wieder ein bisschen an der Zeit. Und da war ich morgen mal beim Friseur. Schön. Wobei ich tatsächlich die ersten anderthalb Wochen immer gar nicht so krass zufrieden bin. Also danach sieht wieder, also was heißt gar nicht so krass zufrieden? Ich mag dann meine Frisur schon, aber danach ist nochmal... Dann ist so geiler. Für 2-3 Wochen perfekt und dann wird hinten ein bisschen lang. Da müsste eigentlich mal wieder ausgedünnt werden. Ja, ich müsste auch mal wieder. Aber ja, ich mache es vorm Urlaub, dann sehe ich vorm Urlaub so richtig schnieke aus. Tatsächlich habe ich auch einfach so irrsinnig dickes Haar. Das, die Friseuse heute auch gemeint hat. Ja, ja. Oh Wunder. Ja, bei dir kann man immer ausdünnen und ausdünnen. Es ist trotzdem noch genug da. Ist natürlich im Sommer auch warm. Mhm. Ja, ich habe selbst im Sommer, also ja, was heißt selbst Sommer? Im Sommer kalt ich habe selbst Kopf. Im Sommer kalt am Kopf, weil ja. Ja. So, die Haarpracht ist gegangen, dafür ist die Weisheit gekommen. Du die Weisheit der Haare. Die Weisheit. Nee, grau sind sie natürlich noch nicht. Nur Licht. Nur Licht. Ja. Mhm. Gibt's sonst irgendwie noch was Neues, was wir vor dem Schnapsteil? Ich wüsste gerade nichts. Also jeder, der es noch nicht mitgekriegt hat, am 25.06. machen wir Party. Jo. Im Altenheim. Richtig. Ja, und da seid ihr natürlich gerne eingeladen. Guckt einfach auf der Internetseite, Geburtstagstasting, blub, steht da irgendwie. Oder auf Facebook haben wir sogar eine Veranstaltung gemacht. Da sind alle Informationen, die ihr dafür benötigt, genau. Zu finden. Ah, hier ist noch ein bisschen Wasser in den Gläsern. Ich hatte die noch mal kurz ausgespült. Ja, kommen wir zu den erstaunlich guten Sachen in diesem Podcast, die den Namen Whisky tragen. Mhm. War eine Überleitung, oder? War eine Überleitung, ja. Wir haben den noch gar nicht probiert. Du weißt gar nicht, ob der jetzt gut ist. Ja, ich habe von ganz vielen Leuten, das soll ultra geil sein. Okay. Ja, und zwar probieren wir heute 2 Whisky sogar, weil irgendwie, keine Ahnung, oder sollen wir die auf 2 Folgen strecken? Nö, können wir schon probieren. Wir müssen uns ja nicht, wir können es ja sanft einschenken. Genau. Und zwar gibt's euch heute von, ich würde mal, wie spricht man den aus? Du bist doch hier halb Franzose. Michel Couvreur. Couvreur, ne? Oder Couvreux. Ja. Das ist eher am Ende Michel Couvreux. Offensichtlich ein Engländer. Offensichtlich ein Schotte. Ja. Dieser junge Mann ist gar nicht mehr so jung. Okay. Und zwar verarbeitet er seit ungefähr 30 Jahren schottisches Destillat, was er kauft, in oftmals bis zu 50 Jahre alten, also Sherryfässern, die er ja auch kauft und das dann im Burgund zusammenfügt und daraus etwas Großartiges schafft. Krass. Oh, was ist das hier denn für eine Scheiße, ey? Tobi hat Schwierigkeiten, die Proben zu öffnen. Wir sind hier mit einem Paraffin-Film umwickelt. So, Entschuldigung. Und das treibt den Tobi auf die Palme. Ja, und zwar haben wir, er hat halt, wie gesagt, First Fill Sherry-Fässer, die halt wirklich auch lange Sherry hatten. Okay. Gut, ich habe jetzt hier die, das sind, glaube ich, nicht die teuersten Abfüllungen, die er hat, wobei die auch die was ist denn das hier? Preis pro Liter 115 Euro. Ja, also irgendwie 80 Euro kosten die Fläschchen, die ich hier habe. Ja. Und zwar einmal der Candide und einmal der Overage. Da ist ja auch so ein Bild von den Abfüllungen, also von den Flaschen. Ich finde, es sieht mega geil aus. Echt? Mir gefällt das super gut. Also, diese Flaschen sind die viereckig? Ne, die sind dreieckig. Dreieckig, okay. Ja, es ist recht schlicht und oben ist halt so eine rote Wachsversiegelung um den Mir Korken. Gefällt es mega ja, gut. Ja, es erinnert mich halt so ein bisschen an so Obstler in Flaschen, muss ich irgendwie sagen. Ja, ich weiß nicht warum, ja. Und dann dazu noch irgendwie wie bei so Bourbon so Wachs drum gemacht. von allem etwas. Naja, gut. Also wir fangen mal mit dem Candide an, weil der hat weniger Alkohol. Der hat nämlich 79%. 79. Ja, es handelt sich hierbei um Stroh rum. 2.16. Also Februar 2016. Irgendwie. In dieses Probenfläschchen umgefüllt, oder was? Nehme ich mal an, oder? Ja. Da steht so ein SB, steht das bei dir auch? Ja, 2.16 steht hier auch drauf. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass das... Wo ist er? Wo haben wir den her? Die habe ich selbst mir gekauft, weil ich das unbedingt probieren wollte. Okay. Also, müssen wir uns tatsächlich mal nicht bei irgendjemandem bedanken. Nee. Ja, so, ja. Ach komm, nimm noch einen Schluck. Ja. Wir müssen ja noch einen. Der hier hat ja auch noch mal mehr Alkohol, ja. Der zweite. Den Rest nehme ich morgen mit auf die Arbeit. Da freut sich mein Chef, glaube ich. Klingt so falsch. Aber wir wissen ja, wie das gemeint ist. Ja. Ja. Heute haben wir, das hier ist übrigens der gute Mann. In seinem alten Weinkeller. Okay. Mit Fässchen. Ja. Ja. Sieht sehr cool aus. Könnten wir mal hinfahren. Ja, hat bestimmt niemand vor. Deswegen ist da steht bestimmt keiner. Die Warteliste ist wahrscheinlich ewig lang. Ja, wir haben heute auch reichlich geile Ware filtriert. Und zwar 2011er Trockenbeerenauslese. Oh ja. So ein 30 Liter Fass. Ja. Schätzungsweise so 24.000 Euro wert. Schön. Das ging gut, ey. Ja, da denkt mal drüber nach, ob man da mal verschüttet. Ah ja, wir haben aber nicht... Hast du den wenigstens auch probiert? Ich habe einmal kurz probiert, ist aber ist halt super krass süß. Ja. Also fast zu süß. Mehr. Okay. Also ist halt sehr rosinig und so. Magst du keine Rosinen? Eine Trockenbeeren. Ja, ja. Ja, ich hätte sein können, dass jetzt irgendwas ganz Spektakuläres zu berichten. Nee, war schon gut, aber... Also so mal probieren ist geil, aber ich würde jetzt keine Flasche für 1.000 Euro kaufen. Ja, das Thema hatten wir ja schon mal letzte Woche oder vorletzte Woche. Ja. Naja, riechen wir mal hier hinein, ne? Mhm. Ich erwarte Sherry. Mhm. Das ist geil, unglaublich süß am Anfang. Ja. Also ich habe jetzt schon ein bisschen länger dran gerochen, jetzt geht so ein bisschen, aber am Anfang habst du gedacht, so was? Also ja, so wirklich Karamell, so süß. So, ne? Mhm. Also hat sie in der Nase am Anfang, also der hat auch fast 50%, davon merkst du erstmal nichts, weil der in der Nase so süß ist, ne? Fast wie ein Likör. Also ganz abwertend gemeint jetzt, aber so sehr, sehr, sehr, sehr prägnant süß. Ja, und aber auch so ein bisschen Schokolade, so Nussschokolade oder sowas. Mhm. Und zum Gewürze finde ich es da auch drin. Ja. So ein bisschen irgendwie, ja. So eine leichte Schärfe, finde ich. So ein bisschen Pfeffer. Ja, ja, würde ich auch sagen. Also vielleicht, es gibt auch so Schokolade mit Pfeffer, sowas. Mhm. Wobei ich da jetzt nicht unbedingt so Fan von bin. Nee, ist überhaupt nicht geil, aber hier ist schon eigentlich ganz geil. Und ja, aber auch sehr cremig. Also sehr viel Karamell, finde ich auch. Also der ist sehr prägnant. Ja. Aber irgendwie, also es ist interessant, weil es doch ist relativ fein alles so. Also es ist jetzt nicht so, dass Ja, also so am Anfang erschlägt er dich erstmal so ein bisschen, aber dann wird's halt sehr fein und sehr Ja. Ich finde jetzt auch, je länger man riecht, desto mehr kommt die schokoladige Note durch, finde ich. Ja, wobei ich würde aber sagen, so Schokolade, die gerade noch, also die quasi flüssig ist, aufgeweicht. Ja, so Meinst du jetzt Kuvertüre? Ja, ja, aber es gibt mir schon eigentlich so richtige Schokolade, auch eher so ein bisschen dunklere vielleicht, aber nicht in so einem festen Zustand, ja. Sondern so einem sämig flüssigen aufgerührt irgendwie und bevor du die unter die Sahne hebst oder die Sahne unter die Schokolade, je nachdem. Das habe ich noch nie so richtig gut hingekriegt, muss ich zugeben. Ich habe das mal für ein Parfait ziemlich gut hingekriegt. Ich weiß, ich wollte mal Mousse Schokolade selbst machen, also richtig selbst, nicht mit diesen komischen Tüten, sondern so Sahne und dann Schokolade rein. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also nicht die einfach im Laden kaufen, wo man dann oben den Deckel abziehen so, muss. Das ja. schaffen ja manche Leute auch nicht unbedingt. Nee. Unfallfrei. Ja, sollen wir mal probieren? Ja. Wir probieren mal. Oh. Also ich finde, irgendwie habe ich so was, habe ich mehr im Mund erwartet. Also mehr im Sinne von Volumen. Ja. Aber der ist sehr fein. Also ja, ja. Ich habe auch mehr, also ich habe jetzt auch gedacht, vielleicht wirkt der im Geschmack oder im Gaumen erstmal so ähnlich wie in der Nase, erstmal knatschsüß. Ja. Hat aber gar nichts. Ist er gar nicht, ne? Weil er ist sehr, so ein bisschen Sherry-malzig. Ja, malzig. Ich finde auch, da kommt Schokolade nochmal. Kennst du diese... Die gibt manchmal zum Kaffee. Das sind so Mandeln in so Schoko. Oh ja. Mhm. Das ist ja absolut jetzt auch so, was so steht. Mhm. Also diese Kakao. Also die sind ja mit so ja, dunklem Kakao. Kakao. Ja, ja, ja, genau. Und dann nochmal so Kakaomantel. Ja. Und dann so eine Mandel drin. Mhm. Es ist nämlich auch nicht Nuss, sondern Mandel. Das ist feiner ja. als so Nuss. Also Mandel schmeckt ja so ein bisschen feiner. Ja. Hat diesen nussigen Ton ja so ein bisschen feiner. Als jetzt zum Beispiel Haselnüsse oder so. Und deswegen würde ich jetzt da, oder Walnüsse, eher auch Mandel sagen. Und ja. Mit diesem dunklen Kakao, das steht auch. Also das ist ewig. Sehr ist immer noch da. Gefühlt da wie nach Sekunde 1. Also der ist... Hat schon auch diese Trockenheit so. Mhm. Erinnert mich auch so ein bisschen an die Bitterschokolade mit so Orangen ein bisschen drin. Ja. Ich finde, da ist auch so ein leichtes, also so Orangenzesten sind da drin oder so, weißt du? Ja. Die esse ich nämlich zum Beispiel sehr gern. Aber ja. Ja, Orange kommt vielleicht auch so ein bisschen im Geruch jetzt. Oh, der ist schon geil. Also. Ja. Sehr. Ist halt sehr fein. Und am Anfang hat natürlich auf jeden Fall Sherry auch mit drin, aber wie ein sehr trockener Sherry. Also auch gar nicht so süß. Gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Ja, ist auf jeden Fall so trocken, malzig. Mhm. Ja, aber ich finde manchmal auch halt so ein bisschen Sherry-mäßig. Sherry-Rosine, aber eben sehr trocken. Dann wird's malzig und dann kommt die Schokolade schon stärker rein und diese Kakaonote. Und die steht echt voll drin, so ja. diese Mandel-Kakaonote, die ist echt, die ja. steht wie eine Eins, so. Ja. Super geil. Also ja. der hat mich jetzt auf jeden Fall nicht enttäuscht, sondern eher angefixt, so. Ja, ne, finde ich auch sehr gut. Ist natürlich 80 Euro für die Flasche. Ist kein Schnapper, aber im Prinzip, also ein bisschen, also weil der auch viel so Schokoladigkeit hat und Kakao, so ein bisschen wie mein Vetter Karen, den ich mal hatte von ja. Tasting Fellows. Gut, dass du es besser weißt als ich. Und der war schon ein bisschen günstiger, aber auch nicht so viel günstiger. Ich glaube, der hat auch um die 70 Euro gekostet und das sind die beide auch wert, so finde ich. Und ja. der trifft auch meinen Geschmack einfach sehr. Gerade. Ja, das stimmt. Ich bin auch froh, dass wir heute gesagt haben, wir probieren ihn. Also ich. Ja, du hättest natürlich auch Veto einlegen können, aber wir sind ja hier nicht im UN-Sicherheitsrat. ja, sehr schön. Das gefällt mir gut. Mhm. Das Etikett finde ich auch geil. Auch wenn du das denn, das ist auch irgendwie so von Hand geschrieben, das hatte ich mir mal sagen lassen. Also, hier so die Seiten und so. Der schreibt ja echt jedes Etikett von Hand. Nee, also unten und unterschreibt irgendwie. Ah, okay. Das ist so lustig. Ja gut, ich glaube, der wird nicht so viel machen. Nö, 250 Liter. Ich weiß nicht, ob der da, könnte mir schon vorstellen, dass der da immer ein Fass von macht. Ja. Wobei 250 Liter, dann kriegst du wie viel raus? 300 Flaschen vielleicht. Ja. Keine Ahnung. Hm. Ich find's super. Ja, ich würde sagen, wir können ja ein paar Themen zwischenschieben und dann werden wir nachher noch den zweiten. Mhm. weil so lange haben wir ja jetzt noch ein bisschen im Glas. Ja. Können wir uns, noch ein bisschen gut tun dran. Ich hab, wenn wir eh gerade schon beim Alkohol sind, ich hab gestern, gibt ja mittlerweile bei Spotify ganz viele Podcasts auch und so und super viele Sendungen halt auch von D-Radio Wissen oder so. Ja. Viel Interessantes einfach dabei. Und da habe ich einen Vortrag gehört, also das war eine Sendung zum Thema Alkohol, aber das hat vorrangig hat da jemand, der in Heidelberg am Alkoholforschungszentrum oder so arbeitet, einen Vortrag gehalten und der war einfach interessant. Worum ging es denn genau? Weil Alkohol ist ja ein großes Thema. Ja, es ging vorrangig um Alkohol und Folgen von Alkoholkonsum. Ah. Ohne das jetzt, also ja, ne, darum ging es mir eigentlich gar nicht so genau. Außer folgenden Punkt habe ich mir überlegt. Der Zug ist ja wahrscheinlich abgefahren, aber ich weiß nicht, ob das was bringen wird, das müsste man natürlich dann gucken. Meine Idee war, wie wäre es denn, wenn wir von alkoholischen Getränken die Flaschengröße kleiner machen? Wenn die Standardgröße beim Wein 0,375 Liter wären anstatt 0,75. Ja, dann könntest du dir halt gut eine Flasche teilen am Abend. Ja, so zum Beispiel. Oder also ist mir einfach in den Kopf gekommen. Nicht, dass das jetzt irgendwie nochmal zu machen wäre, in Anführungszeichen. Jo gut, müssen wir halt per Gesetz. Aber das macht man ja nicht, weil du kannst ja, das ist ja Marktwirtschaft und so. Aber gab trotzdem, ja schon in den 70ern vor den Aufschrei, als dann die EU-Norm kam, da mit den 0,75 Flaschen. Ja. Ja, ich habe da halt überhaupt keinen Einblick rein, ob das, also inwiefern das halt produktionstechnisch, wahrscheinlich wäre das jetzt nicht so schwierig. Aber gut, nö, es gibt ja auch 0,33. Gibt's ja auch, aber seltener und dann ist natürlich im Verhältnis absurd viel teurer. Also ja. wenn es ab von so normalen, sag ich mal, Weinen gibt und sonst ist halt 0,375er einfach, jo, eine Trockenbeerenauslese, weil da machst du halt keine 0,75er Flasche, weil schon die halbe Flasche 1000 Euro kostet, zum Beispiel. Ja, da machst du es halt nicht so groß. Ja, ist mir einfach mal so durch den Kopf gegangen als Idee. Ich merke auch immer, also es ist super angenehm, wenn Sabrina und ich uns so mal Biere bestellt haben oder so. Ja. Weil es ist halt eine 0,33er Flasche, die kannst du dir gut teilen zum Probieren. Ohne, dass du jetzt irgendwie, also hast du halt, so wie halt ein halbes Pint oder so ist halt auf dem Bierglas bei uns. Ja, ja. Also das geht super angenehm, einfach so fürs Probieren und für... Ja, trink mal Abend, teilen wir uns mal so ein Bier, allein nur für den Geschmack und nicht für ich muss saufen. Richtig. So. Beim Wein wollte ich übrigens nicht halt mal, beim Bier zum Beispiel, warum nicht 0,2? Dann können die Leute, die sich immer noch zu viel Bier reinknallen wollen, am nächsten Tag auch behaupten, sie hätten 60 Bier getrunken oder so. Aber so wäre doch okay. Also meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob das was bringen wird. Ich glaube ja, weil irgendwie sind Menschen in so einer Hinsicht ganz komisch. Ja, mega dumm halt. Irgendwie. Mega dumm. Aber andererseits, dann machst du halt eine Flasche Wein auf. Die hält ja nicht ewig. Eben. Also so mit dem Barcobert vielleicht 3 Tage oder so. Ja. Aber in 3 Tagen... Musst du dann auch eine Flasche Wein trinken. Ja. Ihr seid noch zu zweit. Ich wäre jetzt quasi allein. Das geht schon nicht mehr. Ja. Also ganz ehrlich, dann schütte ich auch weg. So, weil bevor ich da... noch sag, jetzt muss ich noch eine Drittelflasche Wein reinhauen, damit das nicht vergeudet ist. Ja. So. Nicht, dass ich jetzt ständig Wein trinke, aber wenn mal, dann denkst du mir immer so, ist ja direkt eine Flasche. Ja, stimmt. Ja. Manchmal halt bringe ich den Rest auch meinen Eltern mit so oder so, aber irgendwie. Wird auch dann schon schwieriger, wenn ich jetzt zum Beispiel an Frin-Flaschen-Podcast denke oder so, wo du 3 Flaschen Wein. Ja. Jetzt denk mal, die könntest du ja gar, also die kriegst du ja nicht weg. So. Ja, also außer du ballerst kriege ich schon, aber will ich ja eigentlich gar nicht. Ich will ja für den Geschmack trinken und dann brauche ich ja gar nicht so viel, weil ich ja relativ schnell auch gar nicht mehr so viel schmecke im Zweifelsfall. Ja. Klar, natürlich kann auch sein, also es war am Samstag, mal ist ja auch okay so, aber so für einen Genussgebrauch mal im Alltag wäre das cool, wenn ich was Kleineres hätte. Am Samstag habe ich auch eine Flasche Riesling nachmittags getrunken. Aber da war es halt auch vorher wandern und dann haben wir gegrillt und der war irgendwie lecker und passiert halt auch mal. Mal ist ja so, okay. Aber so für den Alltag, gerade für wenn ich denke, okay, ich hätte jetzt Lust auf ein schönes Glas Wein oder so oder 1,5, 2 Gläser vielleicht. Jo. Ja, und dann ist ja auch noch das Problem, also es gibt ja durchaus jetzt ein paar Firmen, die vermarkten ja auch kleine Flaschen. Mhm. Wir zum Beispiel auch haben auch ein paar Sachen in diesen 0,35ern. Mhm. Aber sind halt auch nicht die geilsten Sachen. So. Mhm. Das halt, Also ist alles solide, und klar, aber... Dann kostet die 0375er Flasche 7 Euro und die 075er Flasche 9,10 Euro. Ja. Ganz gerne mal so. Wobei aber, muss man auch sagen, wir haben ja auch den Sommerpaleen, so ja. stylischen, keine Ahnung, die habe ich drüben stehen für Öle und so rein. Ja. Da sind die Flaschen einfach teurer. Ja, ja, das also, sind so Sachen, da habe ich keinen Einblick rein, ne? Natürlich könnte ich mir auch vorstellen, die in den kleinen halt Flaschen, so viel ja, die Flasche, wie hast eine normale. Du, ja, dass ich dann einfach, weil die, du brauchst ja trotzdem viel Glas, also das einfach teurer wäre und produktionstechnisch einfach ein riesen mehr Aufwand wäre für die Abfüller. Klar, du musst ja auch einfach doppelt so viele Flaschen für die gleiche Menge haben und abfüllen ja, und so. Genau. Da kommt ja, halt noch dazu. Dementsprechend, also, ja. Ist mehr Arbeit und mehr... Es war jetzt eine Idee, die mir rein aus Konsumersicht, also Konsumentenperspektive und aus, yo, vielleicht trinken die Menschen da weniger Perspektive. Nee, finde ich aber so. Auch, also habe ich mir auch schon öfter gedacht, ja. Habe ich mich auch schon mit ein paar Leuten drüber unterhalten. Ja. Macht auch Sinn so, also gerade so, ich sag mal, für so Supermarkt-Wein-Einkäufer. Mhm. So, also, ja. Weißt du so, oh, heute Abend kommt, da, ich will noch irgendwie gern ein Glas Wein zum Essen trinken mhm. oder so. Kaufst du halt 033er oder 035er. Mhm. Mach zum Beispiel die Moseland hier, die sind da gerade ein bisschen am Pushen. Die haben dann auch eine schönere Flasche. Okay, ja. So. Ja, aber gut. Ist halt von der Moseland. Also, ja, klar. Nee, machen keinen schlechten Wein, aber machen jetzt auch ja, nichts natürlich. Außergewöhnliches. So. Klar, ich meine, wenn man es rein auf die gesellschaftliche Perspektive sieht, müsste halt Aldi wahrscheinlich einfach sagen, Leute, macht mal halbe Flaschen, weil Aldi ja eher der größte Weinhändler in Deutschland ist. Ja, ne, und die könnten im Zweifelsfall auch den Druck durchsetzen, aber jo, warum sollen die? Die müssen ja die gesellschaftlichen Kosten nicht bezahlen. Nee, keine Ahnung. Der Vortrag war aber tatsächlich interessant. Einfach weil der auch sehr gut gehalten war. Also der Mann hat einfach eine sehr angenehme Art gehabt, vorzutragen und so. Ja. War jetzt, also es ging halt um super viele. Ja, welchen Einfluss hat das auf die und die Erkrankung? Und es war so ein bisschen ja. sehr thematisch, also es war sehr bildungsweit, aber nicht so, okay, wir müssen das alles komplett verteufeln. Wie sieht's denn, ja, also ist immer noch so, da ging's, dass, also ich habe ja noch gelernt, dieses berühmte ein Glas Wein am Tag ist noch gesund. Ja. Dann habe ich aber auch nochmal eine Studie gesehen, irgendwie, dass das doch nicht stimmt. Da hat er halt auch gemeint, also gerade so fürs Herz, wenn du eh schon zwei, also das ist gesund, wenn du irgendwie so zwei oder drei andere Risikofaktoren für Herzgefäßerkrankungen schon hast, ja. dann kann es helfen. In kleinen Mengen. Aber wenn du jetzt gar keine großartigen Risikofaktoren hast, dann hilft es dir auch nicht wirklich viel. Ja. Er hat aber zum Beispiel auch betont, ja gut, aber in gesellschaftlicher Runde oder geselliger Runde zum Essen, er hat auch immer gesagt, wenn trinken, dann bloß nicht alleine, sondern halt in ja, Gesellschaft klar. zum Essen auch. Auch ja. Und dann kann das natürlich auch den Effekt haben, dass du halt einfach ein glücklicher Mensch bist oder dass dich wenig stresst. So. Also so Sachen hat er nicht in Abrede gestellt. Ja, ja. Weil also es gehört deswegen, ja zu ja. diesem, ja, sagt man ja immer so, dieses Franzosenprinzip ja. irgendwie. Da gehört ja auch ein Lifestyle so mit dazu. Ja, natürlich. Der wahrscheinlich dann eher wirkt, als wenn ich mir jetzt abends allein auf Teufel komm raus ein Glas Wein in den Kopf genau, ja. Um so Sachen ging es im Vortrag. Und es ja. war echt eigentlich interessant. Also ich muss halt ein bisschen durch die Gegend fahren mit dem Auto und zu meinen Eltern fahren und da Blumen gießen und so. Und deswegen ja. hatte ich einfach Zeit und habe gedacht, oh ja, hört sich interessant an. Ja, ist cool. Ja, ich höre im Moment super viel Deutschlandfunk irgendwie. Ich habe da nochmal angefangen. Im Auto immer jetzt. Mhm. Und ja, die sind schon unheimlich professionell, so diese Radiobeiträge. Mhm. Klar, also da war jetzt der Vorteil, da kam danach noch kurz was über... Also es gab eine kurze Einleitung durch den Redakteur vom Radio, dann kam halt der Vortrag, der eine Dreiviertelstunde ging und am Ende kam nochmal ein kurzer Beitrag, wo es um die akute Behandlung von Suchtkranken zum Thema ja. Alkohol ging. Ja, und da war der Vorteil an dem Beitrag natürlich, dass es ein super langer Vortrag war, der einfach sehr gut war. Also der war halt auch einfach sehr gut strukturiert und sehr, sehr klar und er hat sich nicht irgendwie versprochen, es war halt immer nachzuvollziehen, welchen Schritt der so gedanklich gegangen ist. Ja, also er macht das natürlich sicher öfter, der hat, leitet ja. Können wir ja üben für unser Tasting. Ja. Am 25. Genau. Das wird knallhart. Wir auch eine Dreiviertelstunde reden. Also ich weiß natürlich auch nicht, inwiefern, das kann natürlich auch gut sein, dass das fürs Radio dann nochmal ein bisschen zusammengeschnitten worden bisschen ist. Aufbereitet, und sich dann ja. natürlich noch viel flüssiger und so angehört hat, aber trotzdem. Ja, was haben wir denn noch so erlebt? Wir haben uns ja jetzt auch irgendwie tatsächlich außerhalb des Podcasts gar nicht gesehen, ne? Termine. Nee, ich kann mich nicht dran erinnern, oder? Weil du am Samstag nicht mehr vorbeigekommen bist. Letzten Samstag beim Christopher. Da bist du tätowiert worden. Am Freitag. Freitag, meine ich. Und da waren wir doch noch da. Ah, okay, da war ich schon wieder weg, oder was? Um 12 oder so. Ah, okay, ja gut, um 12. Ja. Wir waren nämlich tatsächlich noch da. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, weil wir fertig gemacht haben. Und dann waren wir noch ganz schäbig was essen, Sabrina und ich. Und dann okay. Trotzdem noch kurz vorbeigekommen. Ah ja, dann haben wir uns da verpasst. Ich war nämlich auch nur kurz da, so bis um 11:30, glaube ich. Ja, weil wir kamen auch irgendwie zum Ende von diesem unheimlich guten Film. Mission Impossible. Also dieses, 6, ja, ich 5, bin 6. gegangen, als der nach so 10 Minuten den Film bin ich ungefähr los. So. Ja, mir kamen so die letzten Viertelstunde oder so haben wir geguckt. Und wir haben, glaube ich, nichts verpasst. Ja, wobei der Vorgänger davon war tatsächlich nicht schlecht. Ich habe den neuen Teil zwar nicht gesehen, aber der Vorgänger aber war gut, ganz gut. Doch, also der war tatsächlich gut. Nicht mal nur nicht schlecht, sondern sehr unterhaltsam und gut. Ja. Muss halt auf Agentenfilme stehen, aber ja, mag ich eigentlich, aber nicht mit Tom Cruise. Jo, ich finde Tom Cruise eigentlich gar nicht so schlimm als Schauspieler. Ich habe jetzt menschlich wenig mit ihm zu tun, aber als Schauspieler, ja. Da gibt's Leute, die mich mehr stören. Ja, stimmt. Vor allen Dingen kann ich mich immer während den Film beschäftigen, wie sie jetzt die Szene gedreht haben, dass er nicht so klein wirkt, wie er ist. Ja, stimmt, der ist mega klein. Das frage ich mich echt immer, wenn Was ich dich noch fragen wollte, wie ist denn jetzt nach 2 Wochen zocken Overwatch? Macht's Laune oder ist es doch... Ist gar keine 2 Wochen, eine Woche. Echt? Ja, letzten Dienstag kam's raus. Also ja, das... Nee, Dienstag doch, am 24. letzten Dienstag. Ja, also ein bisschen mehr. Das ist schon 2 Wochen. Ja. Einer ist jetzt schon Level 100, der hat einfach im Schnitt 13 Stunden am Tag gespielt. Ja. Der streamt aber auch. Also verdient er, hat er gearbeitet 13 Stunden am Tag. Okay. Ach Gott, ey. Ich habe tatsächlich auch gar nicht so irrsinnig viel Zeit gehabt zum Spielen. Also ich würde jetzt mal überschlagen, ich habe so 8-9 Stunden gespielt. Ja, ist ja auch jeden Tag eine Stunde fast. Also nee, so viel, 8 Stunden vielleicht, ja. Ich find's super, super unterhaltsam. Echt, macht irgendwie Bock. Also ich hab da einfach Spaß mit. Natürlich merkst du halt irgendwie bei dir selber und auch bei den anderen ist halt für alle neu. Ja. So viele, so ein paar Sachen sind halt noch nicht so eingespielt in dem Sinne, dass dir Sachen overpowered vorkommen oder bestimmte Helden overpowered vorkommen. Es gibt zum Beispiel einen, so einen Roboterheld, Bastion heißt er. Der kann sich zu so einem Geschützturm verwandeln. Der kann dann aber nicht mehr gehen, also er kann sich nicht mehr bewegen dann. Ist dann aber halt relativ stark. Das kannst du aber auch kontern. Aber viele Leute haben es halt noch nicht so raus. Also tatsächlich, was halt Overwatch, du kannst dich, oder es ist ja auch nicht so gedacht, dass du am Anfang einen Helden wählst und den das ganze Spiel durchspielst, sondern ja, reagierst drauf. Wechseln, ne? Ja, so ein bisschen die Helden so siehst, als wären das wie in einem anderen Shooter Waffen. Also du reagierst halt je nachdem drauf, wie das Spiel verläuft und was die Gegner für ein Team haben. Ja, und dann gibt's halt ein paar Helden, die kontern den eigentlich ganz gut. Ja. Aber da ist noch so ein bisschen, ich glaube, da muss die Spielerschaft noch so ein bisschen raustüfteln, ja, sich damit vertraut zu machen. Ich glaube, ich merke das ja auch bei mir selber, das ist ein komisches Gefühl, einfach zu denken, mitten im Spiel wechsle ich jetzt den Helden. Und spiel was anderes. So. Vor allen Dingen, wenn du halt, also ganz schlimm ist halt, wenn du irgendwie, in Anführungszeichen ganz schlimm, aber du spielst einen Healer und wechselst dann auf einen Nicht-Healer, dann denkst du, kann ich nicht machen, weil dann fehlt der ja auf einmal. Aber manchmal kann es auch hilfreich sein, wenn du halt keinen hast, der halt, weil das Problem vielleicht nicht ist, dass die Leute sterben, sondern dass zu wenig Schaden gemacht wird oder so. Ja, ich bin jetzt auch am überlegen, weil No Man's Sky wurde ja verschoben. Dann könnte das vielleicht mein Juni-Spiel sein. Ah, okay. Ja, ich habe auf jeden Fall jede Menge Spaß. Ich entdecke dann auch immer wieder so ein bisschen Helden überhaupt für mich. Also ich habe noch längst nicht alle irgendwie ausführlich gespielt oder zum Teil auch überhaupt nicht gespielt. Ja, und habe ich finde halt auch einfach interessant, wie die Charaktere zum Teil designt sind. Und dann habe ich jetzt einen Tank für mich entdeckt, Saria heißt die. Der hat so eine Plasma-Kanone quasi, die so auf dem primären Feuermodus so einen Strahl hat und auf dem sekundären quasi so Plasma-Dinger verschießt. Ja. Und die kann halt als Fähigkeiten sich selbst oder Teammitgliedern quasi so ein Energieschild geben. Ah ja, das und ist je geil. Mehr aber die halten nur relativ kurz, 2 Sekunden, die Schilder. Aber wenn ein Gegner an irgendeinem Schild jetzt bei dir oder bei deinem Verbündeten Schaden macht, wird quasi die Energie deiner Waffe aufgeladen und wird stärker. Das ist halt geil, ja. Und bist du und das ist super interessant, weil du kannst, also weil die macht halt so okay einen Schaden, hält halt von allen Tanks am wenigsten aber aus. Aber je mehr Schaden du kriegst, aber wenn die Waffe irgendwie bei 100% ist oder zumindest 75, 85, das lädst du dann langsam wieder ab auch, ja. So jede Sekunde geht ein Punkt runter, also musst du, aber du hast ja, kannst hier ja wieder hochladen. Und da machst du einen Schaden, damit ist unfassbar. Und das ist super geil. Aber da habe ich zum Beispiel auch, jo, habe ich gespielt, habe die erste Stunde oder sagen wir mal die erste halbe Stunde gebraucht, um da ansatzweise mit umgehen zu können, weil das halt auch ein ganz komischer Spielstil ist, den der Charakter einfach erfordert. Aber wenn man da so ein bisschen dran bleibt, dann wird's halt interessant. Und dann habe ich halt ein Spiel gehabt, da habe ich irgendwie einfach dann angefangen, Leute so wegzubrezeln. So, da war die Waffe voll aufgeladen, dann hältst du einfach einen Strahl rein. Total lustig. Sehr gut. Ja, ich habe halt auch gelesen, Overwatch soll halt auch so ein bisschen, also soll ich halt abheben, weil es halt einfach ein bisschen fröhlicher im Design ist und so. Also es ist ja, ja schon auch sehr bunt. Finde ich auch sehr angenehm, ja. Es ist halt nicht dieses grau in grau Ego-Shooter-Ding, was halt irgendwie Battlefield, COD und den ganzen Kram hat, sondern ist halt so ein bisschen anders. Ja, mal gucken. Ja, also bisschen gehypt bin ich gerade schon. Aber, ja. Jetzt kam natürlich am Dienstag auch das Witcher-Add-on noch. Jetzt bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Hast du dir das geholt? Oder? Ja. Ja. Ja, hab schon 2-3 Stunden gespielt. Ist wieder fantastisch so. Ich hab aber gestern zum Beispiel, ich kam halt gestern heim, hab super viel Lust gehabt, war dann noch im Training, hat die ganze Zeit durchgeregnet und da habe ich gedacht, nee, jetzt Overwatch, dann habe ich innerhalb von 2 Minuten meine Tastatur zerbrochen. Da konnte ich mir nicht mehr so dieses, oh, gegen andere Leute, und, dann habe ich einfach ein bisschen Witcher gespielt. Und also Blood and Wine heißt ja die neue Erweiterung. Und man sollte ja ein empfohlenes Level sollte der Charakter haben von 34. Ich habe halt 39 gehabt. Also, und ich habe dann auch den Schwierigkeitsgelassen, ist ja zweite oder dritte Schwierigkeitsgrad. Ich war am Anfang halt ein bisschen, oder bin ja noch am Anfang überlevelt. Ist aber eigentlich ganz geil, weil ich habe halt auch in einem Review gelesen, es fühlt sich alles so ein bisschen an, also in dem, das ist ja später in einer ganz neuen Region, Toussaint oder so, also ein bisschen angelegt an Frankreich und Italien so, gibt super viele Weinberge und so Kram. Ja, das sieht alles sehr, sehr schön aus. Ist super, also ganz anders als die restliche Witcher-Welt. Alles so richtig schön geputzt und so schöne Schlösser mit so Verzierungen und Weinberge und schönes Wetter. Und in dem Review stand halt auch, ja, das ist ja, also die wollen ja jetzt keinen Witcher-Teil mehr machen, zumindest auf jeden Fall keinen mehr mit Geralt als Witcher. Und die haben halt gemeint, das ist absolut passend so. Das ist halt, löst dann nochmal so einen Fall. Alles ist nicht so wirklich bedrohlich, auch von der Atmosphäre, sondern es hat halt so ein bisschen, ja, verdienten Feierabend für ja, Geralt, okay. So ein bisschen so kannst die Atmosphäre. Kannst du auch ein bisschen mit Jennifer und Triss abhängen im Ich glaube, die kommen tatsächlich nicht vor. Da wird sich ich habe einen Brief, ich habe tatsächlich einen Brief von Triss bekommen. Ja. Ja. Aber mehr, also ich bin jetzt auch noch nicht weit. Aber es ist sehr unterhaltsam. Und auch so die Art, also die Ritter haben irgendwie so relativ bunte Rüstung an und so Plattenharnische, die so ausschweifend sind. Und dann gehst du zu irgendeinem, bin ich einmal halt zum Dings gegangen, wie das Barkeeper in so einer Schenke. Und hab den halt gefragt, der hat halt gesagt, ja, ich würde dir gerne hier unseren Fischeintopf-Klassen anbieten mit dem und dem Fisch, aber wir haben den nicht. Und dann kannst du halt fragen, warum nimmst du nicht einfach einen anderen? Und dann fängt er halt so ein Rant an. Nee, da kann man ja, und das wäre ja ein Frevel und so. Also alles so ein bisschen, super ja. Super geil. Ein bisschen klischee-mäßig, aber irgendwie auch sehr, ja, sehr schön. Ja, ist aber auch eigentlich ganz schön. Ja, und ja, ich muss das Hauptspiel immer noch. Aber ich bin, glaube ich, so im letzten Drittel irgendwie. ja. Aber man hat ja so viel zu zocken einfach. Ja, stimmt, so. Aber ich freue mich total, weil ich weiß nicht, wie viel es dieses Jahr noch kommt. No Man's Sky, ja. Also bin ich noch nicht so auf dem Hype-Train. Ich freue mich schon ultra drauf. Aber ich, ja, kann irgendwann noch Uncharted spielen und stimmt, Dark Souls 3 und jetzt erstmal Witcher und Overwatch wird mich begleiten. Es ist irgendwie, ja, sehr viel Schönes zu spielen. Und ich habe tatsächlich noch ein Spiel angefangen, kurz bevor, dann Witcher kam. Und zwar, Banner Saga. Auf den PC. Das habe ich damals zum Release gekauft. Gut, es hat nur 20 Euro gekostet. Ja. Nie gespielt. Und das ist ja von ehemaligen BioWare-Entwicklern so ein Rundentaktikspiel, was sehr storylastig ist und so einen super schönen Artstyle hat mit so Wikingern und so. Ah, das schon gesehen. Da kam jetzt auch vor kurzem der zweite Teil. Und deswegen wollte ich es unbedingt mal spielen. Und ja, das ist auch ein sehr, sehr schönes, kleines Spiel. Auch der zweite Teil, der jetzt rauskam, kostet auch nicht mehr als 20 Euro. 20 Euro. Hat halt so einen schönen gemalten Artstyle mit so Wikingern. Das ist geil, ja. Und tatsächlich ist das Storytechnisch auch sehr, sehr schön geschrieben bisher. Habe ich 4-5 Stunden gespielt, wobei das auch nicht so super lang ist. Aber dann glaub, so rundenbasiert ist halt so, ja. Genau. Ah, einfach schöne, schöne Story, oder was? Ja, genau. Ist auch nicht, aber nicht so ganz einfach. Und also schöne Story, weil es hat schon so ein bisschen, also ist immer so begleitet. Zwischen diesen Kämpfen bist du quasi mit deinem Stamm, sag ich mal, unterwegs. Durch so eine 2D-Welt auch, oder, ja, und, da musst du aber auf deine Versorgung achten, und wenn deine Helden verletzt sind, dann können die halt nicht kämpfen, und wie viele Leute du mitnimmst, okay. Und dann kommst du vielleicht in größere Konflikte, und musst in Anführungszeichen, heißt halt auch Krieg führen. Und es hat so ein bisschen was, immer so eine leichte Atmosphäre von so einem, ja, so verhängnisvoll und so ein bisschen verzweifelt, sag ich mal. Also es ist nicht so wirklich schön, auch wenn es sehr, sehr schön aussieht, ja. Okay. Das spiele ich auch noch. Ja, tausende schöne Spiele, und bald ist Steam Sale. Steam Sale? Ja, stimmt. Ja, aber immerhin, weißt du verpasst kein schönes Wetter draußen. Ja, das ist korrekt. Regen überall. Regen überall. Die letzten Tage. Aber ich glaube ja auch, dass damit müssen wir jetzt uns in naher Zukunft ein bisschen drauf einstellen. Hoffentlich. Also unser Spiel am Sonntag ist auf jeden Fall sehr gefährdet in Neuwied. Nee, ich meine halt auch so in den nächsten Jahren. Ach so, dass das Wetter extrem wird. Ja, das verschiebt sich ja alles immer ein bisschen. Ja. Also 2014, vor 2 Jahren, war der Sommer ja schon ähnlich regnerisch. Da hat's auch ständig. Letztes Jahr eigentlich auch. Da waren halt die 4 Wochen, die so mega heiß waren. Ja, letztes Jahr ging's. Aber also ich kann es ja immer daran festmachen, wie viele Spiele und Trainingseinheiten fallen so aus, weil es super viel regnet. Und 2014 war es sehr extrem. Jetzt aktuell ist auch relativ extrem. Also wir haben auf jeden Fall mein Gut ein Problem, und zwar haben wir eine Lage, da ist wohl 80% Ertragsausfall. Krass. Wegen Regen und Hagel, da wird's wohl nächstes Jahr keinen Wein von geben. Krasser Scheiß. Ja. Und das ist natürlich schon scheiße. Ja, aber auch so gefühlt verschiebt sich das alles halt nach hinten. Dafür ist der September oft in den letzten Jahren super warm und sonnig gewesen. Ja, du hast halt ganz irgendwie extrem mehr Extreme, so. Ja, finde ich. Ja, und irgendwie so eine komische Verschiebung. Ja, mehr Extreme und extremer Regen auch. Nicht so ein mal so leichter Sommerregen, ja, und dann kommt halt die Sonne wieder. Irgendwie so 30 sondern, Liter oder so. Ja, und über 4-5 Tage fast am Stück. Ja, komisch. Ja. Naja, darauf hilft, glaube ich, auch nur ein Whisky, oder? Ja. Nehmen wir mal den zweiten, den Overaged. Der hat dann auch sanfte 53%. Ja, das sind 4% mehr, also. Ja, ist eigentlich auch nicht so viel. Ist halt auch im Sherry-Fass. Aber den hat er vergessen gehabt. Ja. Deswegen ist der. Aber das ist auf jeden Fall immer aus einem Wetting. Also immer aus unterschiedlichen Whiskys. Also der jüngste irgendwie 12 Jahre, der älteste 27 Jahre. Okay. Und der andere war halt ist ein Fass gewesen. Ah, du hast mir schon eingeschenkt. Ja. Das ist aber nett. Ja, ich weiß, so bin ich. Einfach nett. Es geht mit den Armen. Krass, der ist tatsächlich ganz anders. Also nicht ganz, aber schon anders. Ja, der riecht alt. Nee, der riecht verbraucht, so overaged. Ja, overaged. Krass. Den hätte ich vielleicht direkt am Essen gebrauchen können. Ich habe ein bisschen, Cheat Day in Anführungszeichen, aber ich habe mehr ultra krass Kalbschnitzel gemacht. Oh, geil, ey, Kalbschnitzel. Ja. Boah, wir überkam mich, als ich beim Metzger war, da habe ich mir richtig geiles Kalbschnitzel gekauft und habe mir dazu Kartoffelgratin gemacht, noch so Kurrebchen, ein bisschen Butter angebraten. Cheat Day nicht wirklich, ich habe einfach zu viel gegessen, sagen wir mal so. Ich habe auch letztens, wir waren am Sonntag mit kurz wandern von Schweich nach Mehring, war gar nicht so lang, 7 Kilometer oder so. dann haben wir auch so in Mehring so good old Schnitzel in so einem, weißt du, so, so urig, gut ja, bürgerlich, ja. Weißt du, so zwei große Schnitzel mit Fritten und Salat, ja, ja. Weißt du, so. Ja. So das, was man gut essen kann in Deutschland. Ja. Ja. Aber ist auch geil, eine Kalbschnitzel, da brauchst du einfach keine Soße zu, ist so nee, geil. Ist mega geil. Das Fleisch schmeckt dann einfach so schön. Ja, war richtig gut. Oh, einfach. Kalbschnitzel ist und echt. Kartoffelgratin ist halt auch einfach was richtig Geiles. Das stimmt, aber ich muss sagen, das ist bei mir immer das Problem, dass oft oben durch und also oben aber, schwarz und. Ah, okay, aber wie machst roh. Du den ich denn? Ich mach mal so Scheiben. Ja, sehr dünn. Genau. Ja, dann leg doch einfach nur eine Lage immer so leicht übereinander, wie so Schuppen beim Fisch, so übereinander gelegt und dann gießt du dir halt ein bisschen an mit, also. So macht meine Mutter vielleicht den immer. Einfach zu groß, also und, zu hoch. Zu, ja, genau. Ja. Und dann kannst du halt eine größere Fläche im Zweifelsfall belegen. Dann ja. Ist der auch super schnell durch. Das macht Sinn. Und vorher unten drunter ein bisschen einreiben und zwar ein bisschen Öl drauf machen und dann zum Verreiben eine Knoblauchzehe aufschneiden und damit verreiben. Und dann halt ein bisschen, ja, Sahne oder Milch oder so gemischt, wenn man jetzt nicht zu massig machen will. Und Salz, Butter. Pfeffer und Muskatnuss. Und das ist eigentlich schon, ja. Wenn ja. Du eine gute Kartoffel hast, die, ist es super die Würze geil. Passt auch immer, ja. Nur der Garheitsgrad okay, ja. Ist und tatsächlich immer. Relativ dünn. Also da, ich mache die sehr mit, dünn. Mit so okay, einem, ja. Wie heißt das, Küchenreibe, okay, also ja, Reibe, gut. Wie heißt denn das Ding? Ach, Reibe? Ja, doch. Reibe? Ja, Reibe. Okay, ja gut. Gut. So viel zu dem Thema Exkurs. Kartoffeln. ja, der Whisky. Hm. Viel leichter als der andere, kommt er mir vor, irgendwie im Geruch. Ja, ja, nicht so intensiv und nicht so kompakt und kräftig. Ja, aber feiner halt. Dem wirst du auch niemals Fassstärke geben. Oder also nee, die 53% Fall, gibst du dem niemals, denkst du 40. Riechst dran, also würde ich sagen, 40, schon vielleicht 43 so. Schon fruchtig süß. Sehr malzig, finde ja. Ich. Also dieses, der hat dieses... Hat der ein bisschen Rauch? Also nicht so torfiger? Nee, sondern aber irgendwie so... Ein, ja, wie wenn du so ein bisschen... So Malz wird ja auch gern mal so... Ja, genau. So ein bisschen angerauchtes Malz. Wie so ein... so ein bisschen wie so ein Bier mit so dunklem Malz. So Malzbier, so ein bisschen sowas. Ja, so gerösteter Malz. Ja, vielleicht ein bisschen zu... Also zu lang im Sinne von... Ja. Hat schon so leichte, ja. Und ansonsten wirkt er wirklich zart, so. Also natürlich ist da Frucht ja, auch ein bisschen super drin. Zart, so. Ja, ganz, der umsäuselt die Nase genau. So ein bisschen. Spannend. Ich probier mal. Die Frucht, finde ich, hat auch vielleicht so ein bisschen was von Apfel. Boah, war super geil im Mund. Der braucht einen Moment. Aber jetzt kommt so ultra süße Sherry. Dann geht der voll auf. Am Anfang ist der süß, aber auch nicht so wirklich knatschig, sondern so eine leichte nee, Süße. Und du denkst, okay. So, nee, der ist schon eher trocken. Dann wird er trocken, genau. Also die ist ganz kurz am Anfang, war der kurz süß. Und dann ist er eher trocken. Und dann geht der nach hinten nochmal so richtig auf. Und dann aber so... so eine Mischung aus, wie heißen die denn? Es gibt so eine Nachspeise, das ist so Teig mit ganz viel Butter oder so und Rosinen, so gebraten. Wie heißt denn das? Weißt du, was ich meine? Das sind so, also das ist auf jeden Fall ein sehr buttriger Teig mit Rosinen. Und so ist der hinten raus, weil der kommt so richtig so schmalzige, cremige Buttrigkeit mit so ein bisschen geröstetem, also Karamell ist ja immer geröstet, also so karamellisch, buttrig, geschmolzene Butter-Rosinen-Mischung. Okay. Find ich. Also die geht so richtig auf hinten. So ich hatte, muss ich sagen, relativ viel Nuss, so ein bisschen geröstete Haselnussstücke. Deswegen musste ich auch, obwohl da gar keine Schokolade jetzt dran war, an Hanuta denken, aber also es schmeckt jetzt nicht nach Hanuta, aber irgendwie kam mir die Assoziation, weil diese gerösteten Nussstücke, die in dem Hanuta drinstecken, daran erinnert es mich so ein bisschen auch. Das war... Ey, der ist ja mega krass so hinten raus. Muss man nochmal probieren auf jeden Fall. In der Nase ist er wirklich sehr fein so, sehr feingliedrig. Vielleicht tatsächlich so ein bisschen zarter Rauch. Malz. Aber hinten, der Geschmack ist mega krass. Wir probieren beide nochmal hin. So, wenn du runtergeschluckt hast und dann so nach so 10 Sekunden, dann wird es so butterig so. Ja, ich weiß, was du meinst. Da habe ich eben nicht drauf geachtet. Die Nuss finde ich vorher, ist sie sehr prägnant. Ja, und dann hinten kommt raus. So dieses und die geht so richtig auf so. Ja, ja, ja. Und wird sehr, ja, dieses Buttrige stimmt auf jeden Fall. Rosinen natürlich auch. Also erinnert mich auch so ein bisschen einfach, also ja, auch so Hefebrötchen mit Rosinen drin, weil da ist ja auch relativ viel Butter drin, ja, im Teig. So. Genau. Also schon, ja. Das ist schon ein feines Stöffchen. Ja, auf jeden Fall. Beide. Ja, krass. Aber der bleibt auch lange wieder, ne? Beide, der andere unheimlich. Schon. Aber auch nicht so, dass du denkst, aber auch nicht so, also sehr, sehr lange und intensiv, also intensiv stetig, aber nicht, dass du denkst, oh krass. So. Nee, nicht so überladen. Nicht aber so überladen, sondern sehr angenehm, auch, aber doch kräftig irgendwie. Ja, so doch, weil im Geschmack so bleibt, ist ähnlich wie so eine richtig dicke alte Trockenbeerenauslese, weil ich die gerade eben hatte, so dieses Rosinige, das bleibt so drin und steht einfach im Gaumen. So. Schön, ja. Schon geil. Also gefallen mir beide ausgesprochen gut. Ja, mir auch. Ich weiß gerade gar nicht, welchen ich besser mag. Ich glaube, ich finde den ersten Ticken besser. Ich weiß. Ne? Die sind beide sehr gut, muss ich sagen. Vor allen Dingen super interessant, auch einfach und weit, also auch so auch ist halt, so gar nicht typisch so. So. Ja, ist halt auch so ein richtiger unabhängiger Abfüllerschatz. Ja, so genau. Bisschen, ne? Ja, ist schon geil. Ja, bin ich sehr, sehr, sehr überzeugt von. Also, da werde ich auf jeden Fall, das wird auf meine Whisky-to-Drink-List, beziehungsweise wo man halt sich auch mal nach umschaut und mal irgendwie da am Laufenden bleibt. Ja, auf jeden Fall. Guck mal, kannst du noch hier Single Cask? Ja. 1984, 445 Euro. 84 ist doch dein Geburtsjahr, oder? Ja, 1984, genau. Ja. Es gibt auch hier was Peaty-mäßiges. Also sind schon... Es ist schon bei dem... Aber wobei, da ist auch was für 34 Euro. 34, also da gibt's auch noch... Also, es ist jetzt, also die 70 Euro sind jetzt nicht der Einstiegspreis bei dem guten Mann. Nee. Ich glaube, ja, ist hier so... Da gibt's so ab 30... In den 30ern, den 40ern, den 50ern. Also gibt's ja überall ist auch irgendwie, noch, ne? 40 Euro. Ja. Ja, der Unterschied ist dann... Also alles mit roter Kapsel ist dann schon ein bisschen... Stimmt. Grün ist so einschick, dann kommt... Hier ist auch... Gibt's auch einen Overaged, der auf 43% runterverdünnt ist für 55 Euro. Ja. Und im Holzkasten, das ist dann das richtig geile Zeug. Aber das hat hier, geil, Magnum Bottling, 1,5 Liter. Ja, wobei 1,5 Liter für 170 Euro sind dann 85 Euro. Ja, ist halt, der Literpreis ist halt 113 Euro. Ja, aber ich meine auf die Flasche gerechnet, jetzt die normale. Ja, ja, das kostet wie hier die. Bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr, aber so eine 1,5 Liter Flasche ist halt auch teurer. Im Preis, ne? Ja, sehr schön. Das gefällt mir gut. Also richtigen Schrott hat man auch schon wieder lange, ne? Nee, stimmt. Ja. Ja, hast du noch was? Ist dir irgendwas? Natürlich, ich habe immer noch zahlreiche. Ja, dann leg mal los. Nee, ich habe nur eine musikalische Empfehlung. Ja. Passend zur Jahreszeit, wenn noch nicht zum Wetter. Ist echt scheiße, dieses Wetter. Aber ja, und zwar von Chance the Rapper, Coloring Book. Chance the Rapper ist ein junger Künstler aus Chicago, ich glaube 23 Jahre alt. Da habe ich sogar irgendwas von gelesen in meinem Musik. Der bisher so ein paar Mixtapes veröffentlicht hat und glaube ich auch das offiziell nicht als Album deklariert, aber es ist schon ein Album. Und immer so, ja, so immer, da war halt immer so, ja, das ist eigentlich so ein bisschen auch eine neue Rap-Hoffnung und so. Und der hatte dieses Jahr schon einen großen Auftritt, und zwar hat der einen gigantischen Vers gehabt auf dem Opening-Song von Kanye West's letztem Album. Und ja, der war schon überragend. Der war tatsächlich so ein bisschen ein Trailer für das, was jetzt auf dem Album kam. Sehr geiles Sommeralbum. Sehr abwechslungsreich auch. Ist Hip-Hop, aber viel mit, also sind auch Bläser drin, Chöre dabei. Ist sehr. Auch Tubischt. Auch Tubischt. Kloppen, eine Tuba habe ich nicht vernommen. ja, der Gute ist, glaube ich, sehr gläubig, weil viel in den Texten, also sehr spirituelles Album und viel auch mit direktem Gottesbezug die Texte, aber nicht in dem Sinne, dass es einen irgendwie stören würde. Und ja, also ich habe, der erste Song fängt halt auch mit so Bläsern an und die hört sich irgendwie so ein bisschen an wie auf so einem frühen Springsteen-Album. Also danach okay. Hat es musikalisch alles, das ganze Album komplett gar nichts mehr damit zu tun. Aber ich habe kurz gedacht, oh krass, könnte ja auch Born to Run sein. Also. Und dann ist mir aber später aufgefallen, tatsächlich haben die Alben ein bisschen was Ähnliches. Und Born to Run ist ja mein absolutes Lieblingsalbum. Und also ähnlich im Sinne von, das sind beides so sommerliche Alben, die ganz stark, also ne, das ist jetzt einfach nur für, so wie ich die empfinde oder wie die für mich auch einfach wirken. Weder würde ich jetzt sagen, jeder, dem Born to Run gefällt, gefällt auch das Album, noch hat es musikalisch viel miteinander zu tun. Aber ich höre das halt eben beides irgendwie von sehr jungen Künstlern, die so ein bisschen, ja, so ein Sommer, so ein Jugendsommer auch thematisieren, oder was heißt Jugend, also so einen jungen Erwachsenen oder Sommer in der jungen Erwachsenenzeit, sag ich mal. Und ja, alles, was so damit zusammenhängt und alles, was so ein bisschen bittersweet ist, irgendwie in die Richtung. Okay. Aber was alles auch immer schon so ein bisschen damit verknüpft ist, dass es ja nicht ewig so weitergehen kann. Ja. So würde ich es vielleicht, also, okay. Na, bei Born to Run ganz stark, also irgendwie auch in Thunder Road, also dieses, ich muss hier irgendwie mal raus, ich will irgendwie, ja. Also auch so begleitet, also es, beides verstrahlt so ein jugendliche, so eine Aufbruchstimmung und Optimismus, aber immer auch verknüpft ins mit dem, werden. Ja, aber halt verknüpft mit der Frage, da muss ja mehr sein, also ja. Nun dieses Jugendliche im schönen Sommer verbringen und irgendwie feiern, irgendwo muss da doch so ein bisschen mehr sein. Und die Antwort, würde ich sagen, ist halt unterschiedlich auf den beiden Alben. Also ich würde so ein bisschen sagen, ja, die Antwort, die Springsteen so ein bisschen gibt oder die ich da raushöre oder rausziehe, ist halt, ja, ich muss halt irgendwie raus in die Welt, raus aus meinem so, ne, aus meiner Blase, die ich jetzt hatte und mich mit anderen Dingen beschäftigen. Und ja, bei Chance the Rapper ist halt irgendwie die Antwort, denke ich, hat oder höre ich so raus, Gott und Spiritualität, also irgendwie Gott wird mich schon auf den Pfad bringen, dahin zu kommen, was da mehr ist, und im Zweifelsfall ist Gott eben das Meer. Ja, deswegen haben die so ein bisschen eine ähnliche Stimmung für mich einfach, und ja, um nochmal zum Album jetzt direkt zurückzukommen, Coloring Book, unglaublich abwechslungsreich, gute Musik einfach, total, ja, super geile Nummern, sehr, ja, wie gesagt, sehr gut, also sehr viel gute Laune Musik auch einfach im Sommer, aber immer halt mit so einem kleinen Haken irgendwie so ein bisschen, der dich nicht so ganz in diesem, also es ist nicht nur so plakative, ja, schöner Sommer, lass mal Party machen Musik, so. Okay. So ein bisschen mehr ist da natürlich einfach schon da. Und ja, kann ich jedem nur sehr ans Herz legen, da ist natürlich das Problem, gibt's aktuell nur bei Apple Music oder halt auf YouTube. Musik auf YouTube hören ist natürlich immer so eine Sache, weil Qualität geht so, ja. Aber selbst in der Qualität ist das Album ist total geil. Ja, okay. Also, ja. Ist halt, wie gesagt, ist halt gerade die einzige Möglichkeit, außer man ist jetzt, kauft jetzt Musik im iTunes Store. Und ich kenne niemanden, der Musik im iTunes Store kauft. Wirklich niemanden. Na, es gibt bestimmt ein paar Leute. Ja, klar. Also von denen weiß ich es vielleicht einfach nicht so. Sind die? Aber es gibt sicher Leute, die das machen, klar. Ja, weil irgendwie leben die nicht in meiner Umwelt. Im großen Umwelt. Amerika leben die. Ja. Nee, ja, die ist eine super, super schöne Platte. Ja. Ah, musikmäßig habe ich auch noch eine News. Ja, vielleicht ganz kurz noch, sehr zu empfehlen auch, der gute Mann hat einen Song oder einen auch der besten Songs des Albums namens Blessing vor 2-3 Wochen oder so bei Jimmy Fallon. Okay. Vorgestellt, ja, und das auch auf YouTube in guter Quali, und der ist super geil. Ja. Ja, und zwar wurde heute der Öffentlichkeit bekannt gegeben, dass Nick Cave im September ein neues Album rausbringt. Ja, mit dem Album hat er wohl begonnen, nachdem sein Sohn gestorben ist. Und das letztes Jahr im Herbst fertiggestellt. Okay. Ja, und ist krass, weil irgendwie so, keine Ahnung, es kam halt irgendwie 2 Jahre jetzt keinerlei irgendwelche Mitteilungen von diesem Menschen. Ja. Und jetzt heute die erste Mitteilung, die wieder kam, war, ja, im September gibt's ein neues Album. Deswegen, bisschen krass, so. Mhm. Und mal sehen, was da so kommt. Ja. Ist bestimmt fröhlich. Vermutlich. Ja. Mal sehen. Ich muss mir gerade ein bisschen auf die Zunge beißen. Titel Tears in Heaven. Hat den Song nicht irgendjemand anderes geschrieben? Ich habe irgendwo mal, glaub, Tears ich, in Heaven ist das nicht von Eric Clapton, den er auch geschrieben hat, als sein Sohn gestorben ist. Also der ist sehr jung Alter irgendwo aus dem Fenster gefallen, glaube ich. Ja, Nick Cave's Sohn ist auf LSD in die Klippe runtergesprungen. Ja. War jetzt ein bisschen gemein. Super gut. ja, bin ich gespannt. Ja. Gibt bestimmt reichlich News im weiteren Verlauf dieses Podcasts. Ach so, nicht in der Folge. Nicht in der ich Folge, war gerade so, aber, oh ja, ich warte mal noch 10 Minuten. Vielleicht sind 10 Minuten. Womit überbrücke ich die 10 Minuten jetzt? Du könntest einen Handstand machen. Ah, neue Goal-Übung für mich. Handstand-Push-Ups. An der Wand oder im Freien? Erstmal an der Wand und dann irgendwann im Freien. Ist super geil. Richtig schön anstrengend. Ja, deswegen. Kann also, ich habe halt so ein total beschissenes Körpergefühl, deswegen ist außerhalb von der Wand ein bisschen schwierig. Ja. Aber ja, ist super anstrengend. Ja, aber ergänzt sich, glaube ich, gut zu meinem Klettertraining. Ja, ja, ja. Ist, aber ist schon machbar. Unwahrscheinlich geil. Ja, ich würde auch jetzt so einen hinkriegen. Ja. Also so, aber also ich will halt gerne einen Handstand freiständig stehen können und ein paar Push-Ups damit machen. Ja. Weißt du, nicht für mich, sondern für die Ladies. So. Naja, gut. For the Ladies. For the Ladies. Was soll los mit die Vibers? So. Ja, ich würde sagen, wir schließen für heute. Ja, wir tüten das ein. Der Whisky ist getrunken. Ja. Die Themen sind aufgeschrieben, wie ich sehe. Ja. Text kommt in der Woche. Ja, dann sehen wir uns noch zur Folge 99 und dann wird es erstmal nichts geben bis zum 25. Ja. Ja. Dann bin ich eine Woche auch in Urlaub davor. Und, ihr werdet das ja schon sehen. Ja. Der schläuft. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Absolut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis denn. Tschüss. Ciao.